Ja, Logo, Seite 92. Ich sagte dir früher, dass die Völker wie die Menschen sind, dass sie mehr an dem Scheine als an der Wirklichkeit der Dinge festhalten. Dies ist in der Politik eine Regel, deren Weisungen ich auf das Gewissenhafteste beobachte.